liebe Leute des gepflegten Museumsboulevards, hier ist er wieder, der Museumbug, der lauschigste aller Museumspodcasts. Mit mir Jörg und mir Martha und mir Matthias. Und ihr hört's vielleicht schon, es ist wieder mal Lockdown und wir machen das Ganze hier wieder schön über Remote, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Das heißt, jeder sitzt so in seiner kleinen Wohnung vor einem Mikrofon und Gott sei Dank gibt's das Internet, was uns hier schön zusammenführt. Genau, und jetzt können wir wieder nicht in Museen reingehen, ne? Total doof, ist ja eigentlich der Kern unseres Podcasts. Deswegen haben wir uns heute gedacht, machen wir so eine Art Meta-Folge, nämlich das Thema heute sind Museumspodcasts. Wie soll das denn gehen? Wir sprechen einfach eine Stunde mit dem Museumbug. Genau. Ja, wir sprechen die ganze Zeit über uns. Das ist total sympathisch. Aber Leute, habt ihr denn Getränke an euren Podcast-Geräten? Mhm. Ja. Sehr schön. Dann lass uns doch erstmal anstoßen, oder? Ja. Ich muss erstmal aufmachen. Ja, mach mal. Muss erstmal aufmachen. Na gut. Ich kann berichten, ich habe hier einen aus Berlin Lemke Weizenbock IPA, weil ich wollte es heute ein bisschen festlicher angehen lassen, weil wir ein paar Tage vor Weihnachten aufnehmen. Oh, du hast den Bock, ich habe den Hirsch. Ich habe den heißen Hirsch. Aha, und ich trinke Pflüger Sauvignon Blanc Edition S. Ist das der, wo dieser Mann auf dem Feld so ein Schattenriss hat? Ja, so Typ. Ja, den hatte ich auch schon. Ich mache mal ein bisschen Atmo, Achtung. Ah. Geil, ne? Oh Mann. Prost, Leute. Prost. Tschüss. Prösterchen. Was? Alter. Ah, das ist wie Schokolade trinken. Krass. Was? Ja. Echt? Ja, so Bockbier. Das ist sehr besinnlich. Ich glaube, das wird eine ganz besinnliche Folge. Genau, aber wie es ja gute alte Tradition ist, fangen wir nicht mit dem ganzen Kladderadatsch direkt an, sondern lassen noch mal so ein paar Sachen Revue passieren, die wir so in der letzten Zeit erfahren haben, was uns so wichtig erschien. Ne? Und gucke ich mal wieder in unsere schlaue Liste. Und da sehe ich als allererstes Eröffnung Humboldt-Forum. Das Humboldt-Forum hat auf, jedenfalls digital. Also noch nicht, man kann da noch nicht reingehen, aber man kann digital reingehen. Mehr oder weniger. Nee, das war vor ein paar Tagen, haben die einen Eröffnungsstream auf ihrer Webseite beziehungsweise auf YouTube geströmt. Und das haben wir uns angeguckt, ne, und gleichzeitig so ein bisschen dazu gechattet. Ich weiß nicht, wie fandet ihr das so? Also ich fand schon total aufgeregt, jetzt da reinzugehen, weil das ist ja definitiv, also Humboldt-Forum ist auf jeden Fall, da wird der Museumbug viel zu berichten haben, ja. Nehme ich mal an. Also ich bin total gespannt. Ich freue mich natürlich total auf die Stadtmuseum, also dieses Berlin Global, die Berlin Global-Ausstellung, die Paul Spies vorbereitet und vorgestellt hat. Oh ja, Paul Spies, der Superstar. Ja. Paul Spies. Und natürlich freue ich mich total auf diese Kinderausstellung, nimm Platz oder wie es heißt, Platz nehmen. Ja. Das sah total schön aus. Ich habe aber ehrlich gesagt auch ein paar Kritikpunkte, vor allem. Ja, du hast schon wieder da so total kritisch drauf geguckt, ne? Nee, vor allem bei dieser Präsentation. Also, liebes Humboldt-Forum, ihr erzählt da was in eurer Antritts-, wie nennt man das, Einführungsveranstaltung? Vorlesung. Von wegen Multikulti und keine Ahnung, Kolonialismus, pipapo. Und dann sind alle eure Mitarbeiter weiße Europäer? Ist irgendwie so ein bisschen komisch. Ich hätte mir so als Präsentator irgendwie auch mal ein bisschen, ich meine, in Berlin und auch wahrscheinlich im Humboldt-Forum, da arbeiten doch bestimmt auch andere, also anders aussehende Leute. Das waren alles die gleichen Leute. Also für mich war das irgendwie so alles die gleichen Leute. Also außer vielleicht Paul Spies. Aber sie haben ja auch so ein paar Schalten gemacht. Wer waren die denn? Das waren dann Künstler. Experten. Ja, Künstler, okay. Genau. Ja. Aus den sogenannten Herkunftskulturen. Das klar. Aber diese Schalten, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das sind so Leute, die sitzen da irgendwo in Geiselhaft, werden da von Humboldt-Mitarbeitern in Geiselhaft genommen und müssen so Zettel vorlesen. So, ich bin seit 5 Tagen Gefangener des Humboldt-Forums und finde hier alles gut, was passiert. Nein. Also ich habe mich total gefreut über die, ich glaube, es war eine passende Südamerikanerin, siehst du, ich habe schon wieder vergessen. Aber die hat total sich schön angehört. Das war die Kollegin mit und der Geist der Natur und genau, die Tiere genau, und Spirits. Das ja, das fand ich auch gut. Aber nein, das ist natürlich kein Kritikpunkt. Man nimmt halt die Leute, die da sind, aber ich weiß nicht, es war so auffällig. Es war wirklich einfach nur auffällig und dann. Mir ist es vor allen Dingen aufgefallen, als dieses einem Platzausstellung für die Kinder oder dieser, Kinderraum quasi vorgestellt wurde und man eigentlich quasi nur blonde Kinder irgendwie am Start hat. Und, ja. Ich fand, was ich am schlimmsten fand, war, also das klingt jetzt so, wir lesen jetzt die schlimmsten Sachen der Eröffnung vom Humboldt-Forum vor. Das meine ich also, aber gar so nicht. Also so ist der Museumberg halt, ne? Also komm, schieß los. Was ich übel fand, war die Nummer mit dem, und jetzt halten Sie mal bitte alle Ihre Taschenlampen da ins Bild und dann beleuchten wir das jetzt und das Licht vereinigt sich und dann fängt dieser komische, wie heißt der, Hypnograph, nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung, dieses komische der Ding. Der Turm. Der Turm zu Babel. Der Kosmograph der da in der, oder so heißt der. Der Kosmograph oder so. Der fängt dann an zu leuchten und im Endeffekt ist es halt so wie der Videowürfel bei Schalke 04 oder sowas. Ja, das sah aus wie bei Saturn halt, wenn du die ganzen Bildschirme so dir angucken willst. Die ganzen Fernseher, so eine Fernsehausstellung. Ich habe halt die ganze Zeit so im Hintergrund, dachte ich so, wenn man eine Eröffnungsveranstaltung zum Todesstern gemacht hätte, dann wäre die wahrscheinlich auch so. Todesstern? Das ist so, es liegt jetzt wahrscheinlich auch dran, dass ich letztens einen Artikel gelesen habe, wo es ums Humboldt-Forum ging, der diesen schönen Titel trug, das Imperium schlägt zurück. So, yeah. Den Empire Strikes Back. Verlinken. Ja, das fand ich irgendwie sehr schön und deswegen habe ich wahrscheinlich das auch im Kopf. Nichtsdestotrotz. Hartmut Dorgalo, bist du es? Was ich auf jeden Fall, was man vielleicht noch positiv vielleicht anmerken kann, ist, ich meine, ein paar Tage vorher gab es ja noch mal sozusagen mal wieder eine offizielle Rückforderung der sogenannten Benin-Bronzen. Das haben sie ja dann noch relativ gut, finde ich, auch in ihre Präsentation irgendwie mit eingebaut, ne? Und irgendwie versucht so dieses, also zumindest versucht so diese diese Diskussion über die Rückgabe von geraubtem Kulturgut irgendwie einzubauen, ne? Aber weißt du, was ich dabei so problematisch finde? Deswegen hat mich das wirklich ein bisschen gestört mit der Präsentation und bei der Eröffnung. Weil sie in der ganzen Diskussion immer wieder gesagt haben, ja, wir machen Herkunftsländer und Pipapo und wir machen das an Diskussionsort und alle sollen mit eingebunden werden, alle Kulturen und die ganze Welt, ja, und ja, ist doch so, ne? Und was sehen wir da? Irgendwelche, also im Grunde, ist ja auch, generell dieses Schloss ist ja alles so voll, okay, ich will jetzt nicht die große Kiste aufmachen, ne? Aber wir sehen dann bei der Eröffnung halt den europäischen Blick da drauf mal wieder. Also, weißt, und dann, das ist nämlich das Interessante daran, wurden die Künstler vorgestellt und auch ich habe leider vergessen, wie sie heißt, die Südamerikanerin, das war eine Künstlerin, dann wurden die Künstler vorgestellt, das waren alles, ja, internationale Künstler, die einen anderen Blick auf die Sache gebracht haben. Zum Beispiel der mit dieser schwarzen Fahne. Super coole Ideen. Das waren dann alle, also, aber warum hat von der Präsentation nicht jemand auch, also gab es da nicht jemand von einem eher internationaleren Blick? Oder keine Ahnung was. Also, Naja, egal. Man hat das vor allem, finde ich, auch an diesen, an den Statuen gemerkt. Also gefühlt die Hälfte dieser Eröffnungsveranstaltung ging ja um diese komischen Statuen, die da in 8 Varianten, also die original zersprengten Statuen, ja, die nachgemachten Statuen, die gibt's? Vorlagen für die Statuen, die Fotos der Statuen und die besten Freunde der Statuen und ihre Verwandten. Um die ging gefühlt die halbe Veranstaltung. Und ich denke mir die ganze Zeit so. Und da gibt es auch einen Film über die Statuen. Ja, und so, ich warte auf das Musical und den Begleitband. Aber man fragt sich halt, wer zum Henker kommt, wird in dieses Humboldt-Forum kommen wegen diesen Statuen. Also davon abgesehen, dass dieses ganze Thema Schlossrekonstruktion sowieso super angespannt ist, so kommen doch die Leute dahin, weil sie diese lustigen Tiki-Boote und Teehäuschen und was weiß ich was sehen wollen, aber doch nicht diese altbackenen, nachgemachten Statuen, die auf Sockeln stehen, dass man sie nicht mal sehen kann. Was ist das denn? Naja, aber auf der anderen Seite, ich meine, diese ganzen Statuen wurden ja finanziert durch die Spendengelder von Leuten, ne? Und die interessiert das dann. Ja, das sind halt irgendwie bessere Gartenzwerge, ne? So, die kann man sich da hinstellen, sieht schön aus. Ja. Ne? Genau, ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, es gibt hier so eine Medienwand und dann gibt es noch eine 17 Meter große Leinwand und es gibt noch Armbänder mit Chip drin. Und das, schon allein das finde ich schon mal total interessant und deswegen gehe ich ins Humboldt-Forum. Und diese archäologischen Wischtische. Der Medientisch. Nicht zu vergessen. Genau, die fahren da ganz groß auf. Ne? Das sah alles irgendwie, also man hatte das Gefühl, man hat das schon mal gesehen, nur dass hier alles eine Nummer größer ist. Genau. Also ich will da auch unbedingt hin, auch mit dem Wischtisch spielen. Ja. Ja, wir spielen dann da mit dem Wischtisch. Und mal gucken, wann wir das machen können. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht im Frühjahr oder so. Ne? Da spaziert dann welches dann. Ja, 22. Ja. Wir spazieren da einfach mal rein und gucken uns mal um, ne? Und dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch das mal hier schön anhören, was wir denn da rausgefunden haben. Gehen wir mal ein bisschen weiter, oder? Irgendwie im Eröffnung Humboldt-Forum war jetzt gut, das war jetzt irgendwie einfach irgendwie dieser Stream. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, Plattformmonopole. nee, weil mir ist es nochmal aufgefallen, weil jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, Stichwort Spotify, wo wir ja auch sind, da kam jetzt irgendwie sowohl bei Konsumentinnen und Konsumenten als auch bei Produzentinnen und Produzenten so Statistiken, so Jahresstatistiken von Spotify wurden veröffentlicht. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht auch bekommen, Matthias? Ich glaube, du bist ja so ein Spotify-Typ und du hast bestimmt auch da so eine Übersicht bekommen, was du alles gehört hast und so. Ja, und ich habe mich voll drüber gefreut. Hast dich voll drüber gefreut. Ne? Das war ja, so wirklich total quietschi-bunti und mit so mit so Statistiken halt, was man irgendwie als meistes gehört hat. Und bei uns, beim Museum Bug war dann halt so, welche Folge am erfolgreichsten war nach Downloadzahlen und so weiter und so fort. Und da ist mir nochmal so der Gedanke gekommen, den ich mal immer mal wieder aufwerfen möchte. Warum sind wir eigentlich bei Spotify? Nee, aber ich hatte neulich nochmal, und das verlinke ich auch, so eine ganz interessante Radiosendung gehört zum Thema Plattformmonopole, gerade bei Podcasts. Und da ging es um Spotify und auch so um die Frage, ist das denn gut, dass es dass Spotify so als Monopolist da irgendwie agiert und was bedeutet das für alle anderen Podcasts so? Und es gibt da viele, viele Argumente, die man da so erzählen kann. Eins fand ich zumindest irgendwie in dieser Radiosendung, Deutschlandradio Kultur war das, glaube ich, fand ich so ganz interessant. Nämlich, da meinte so der Moderator, hat so einen Vergleich aufgestellt. Nämlich, dass wenn Spotify so ein jemand wäre, der so einen Wochenmarkt organisiert, ja, wo es ganz viele irgendwie andere Stände irgendwie gibt, die Sachen irgendwie verkaufen. aber er eben halt nicht nur der Organisator dieses Marktes ist, sondern eben halt auch Tomaten verkauft, also auch gleichzeitig Verkäufer ist, also sprich selbst auch Podcast-Produktionen irgendwie anbietet, dann wird das alles irgendwie kompliziert, weil Spotify natürlich dann, ne, als nicht nur als Marktorganisator, sondern auch als Tomatenverkäufer einfach seinen Tomatenstand an den Eingang stellen kann mit einem großen Schild dran und sagt, hier, ne, nimm meine Tomaten und die ganzen anderen schönen Tomatenprodukte von anderen, die sind halt irgendwo ganz klein im Hintergrund. Ne? Also lange Rede, kurzer Sinn. Nischentomaten. Ja, so Spotify als Marktführer bringt halt irgendwie seine eigenen Produktionen voran und die anderen bleiben dann so ein bisschen auf der Strecke. Und das fand ich irgendwie so einen ganz sinnigen Vergleich eigentlich. Deswegen, also jedenfalls von meiner Seite, ich meine, wir bleiben bei Spotify, aber liebe Leute, die ihr alle über Spotify uns hört, überlegt doch mal, guckt doch mal. Es gibt so viele schöne Podcatcher, wo man unseren schönen Podcast-Feed sich auch anhören kann. Und damit unterstützt ihr nicht nur uns als kleines Podcast-Projektchen, sondern auch alle anderen freien Podcasts. Das war mir nochmal so ein bisschen wichtig zu sagen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ja, ich fand das nochmal irgendwie wichtig. Ja, finde ich gut, dass das wir das hast du schön gesagt. Ja, sehr gut, Jörg. Prost, ein bisschen auf dich. Cool. Ja. Okay. Yes, aber davon cheers. Abgesehen, alle anderen Podcast-Plattformen. Ganz, aber cheers. Aber ganz spannend auch nochmal, ich habe gerade letztens, weil ich wieder was über Podcasts erzählt habe, wie ich jeden Tag mache, brabbeln auf der Straße, habe ich wieder eine Statistik gesehen. Geht immer so durch Berlin und schreit. Hallo, Podcast, da haben Sie das Interesse. Also du stellst dich vielleicht auch zu den Zeugen Jehovas und belaberst die Leute. Hallo, ich habe Zeit mit mir fünf Minuten über einen Podcast erzählen. Naja, wie dem auch sei, habe ich eine Statistik gesehen, dass, glaube ich, mittlerweile 60%, 70% aller Podcasts über Spotify gehört werden. Das ist natürlich dann für uns als Produzenten natürlich auch spannend zu hören, weil ich höre halt keine Podcasts über Spotify. Ich mache das über Apple Podcasts, weil ich das irgendwie komfortabler finde. Gleichzeitig gehören wir da fast schon zur Nische ja mit. Finde ich irgendwie total interessant zu sehen. Wie was? Das habe ich nicht verstanden. Naja, die gehören zur Nische? Naja, also irgendwie. Das sind die Nische. Nische in der Nische. Über Jahre hinweg war ja Apple Podcasts der erste Anlaufpunkt, was Podcasts angeht. Und Spotify hat dem Ganzen aber tatsächlich einfach den Rang abgelaufen. Das heißt, als Produzent, wenn man nicht bei Spotify ist, dann findet man zum gewissen Grad einfach schon mal nicht statt. Das finde ich total interessant zu sehen, dass sich das so verschoben hat. Mhm. Ja. Und da können wir vielleicht auch noch mal mit einem Missverständnis irgendwie aufräumen, was es irgendwie zu Apple Podcasts, Google Podcasts und wie diese ganzen Programme irgendwie heißen. Ich sage jetzt extra Programme, weil Apple Podcasts, diese App, ist halt nicht sowas wie Spotify. Spotify macht halt Folgendes. Spotify nimmt sich nämlich einfach unseren MP3. Ja, also unseren Podcast und kopiert sich den und schmeißt den in sein eigenes Universum rein. Und Apple Podcast, aber wie auch alle anderen Podcatcher, also Google Podcasts oder was gibt's noch? Ja, es gibt zigtausend, ne? Die machen das nämlich nicht, sondern das sind halt einfach nur die Apps und die ziehen sich aber halt einfach die MP3 von unserem Server oder von den Servern der anderen Podcasts. Sprich, das sind eigentlich nur Podcast-Verzeichnisse und keine Plattform, die sich einfach irgendwie die Podcasts so einverleiben und kopieren und dann da Werbung reinschreiben, wie sie lustig sind. Ja, ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, du musst das dir so vorstellen, Martha. Ja. Spotify, die fliegen mit einem großen viereckigen Würfel, fliegen die vor uns und sagen dann, Widerstand ist zwecklos. Und dann wird, richtig. Und dann wird unser Podcast eiskalt assimiliert. Oh nein. Ja. So sieht's nämlich aus. Okay. Also ich habe ja kein Spotify. Du hast doch gar kein Internet. Ich habe auch kein Internet, ne. Stimmt. Ja, aber Martha, damit will ich jetzt nicht belabern. Ja. Martha, du sitzt jetzt wieder in deiner alten Wohnung, ne? Deswegen die schon total ausgeräumt, die schon total ausgeräumt ist, aber wo du noch WLAN hast, weil du in deiner neuen Wohnung kein WLAN hast. Genau, ne? Dank einer Firma, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, die so ein rot-weißes Logo hat, das so aussieht wie eine, keine Ahnung, Flamme oder was soll das sein? Auf jeden Fall brenne ich nicht für die. Die haben mir das einfach abgestellt, aber ich muss es trotzdem noch bis März bezahlen. Ja. Ja. Ja. Gut. Jetzt bin ich hier mit der Liste eigentlich schon vorbei. Habt ihr noch irgendwie was in der letzten Zeit, was ihr unbedingt loswerden wollt? Ich hätte noch was. Was denn? Ich hätte noch die Museotech. Ja. Ah, wieder eine Tagung. Matthias, Das Tagungserlebnisse. Ja, ich muss nicht nur über Podcasts auf der Straße sprechen. Manchmal laden mich auch Leute ein. Achtung, Achtung, neue Rubrik. Matthias Tagungstagebuch. Oh, schön. TT. genau. Neuer Podcast. Und es gab die Museotech, die daraus hervorgegangen ist, dass die Mutech verwechseln. What? Das ist ein bisschen dämlich. Die Mutech ist nämlich eigentlich die langweiligste Museumsmesse der Welt. Nein, die stellt so Kuh-Melkmaschinen und so vor. Genau, die wird gesponsert von Milka. Deswegen haben sie es Museotech genannt. Genau. Wenn ich die ganzen Bauern rumlaufen und fragen, wo die Melkmaschinen sind. Ja, also die Mutech, oh Gott, die ist normalerweise immer in Leipzig und die ist ausgefallen und daraufhin haben die Kollegen von, ich habe vergessen, wie sie heißen, irgendwas mit 3D, haben sich entschieden, die machen so 3D-Visualisierung und Cura 3D heißen die, fällt mir gerade ein, Cura 3D, genau, die machen so 3D-Visualisierung, ja. Kurator. Ich bin Kuhsammler. Und auf jeden Fall haben die eine online virtuelle, also tatsächlich virtuelle Messe gebaut mit einer virtuellen Messehalle, über die man flanieren konnte. Bestimmt und dort mit den Ausstellern sprechen. und da gab es tatsächlich sehr, sehr viele spannende Talks. Und ich durfte auch was erzählen zum Thema Podcasts. Der Titel war Museen mit Redebedarf, warum jedes Museum einen Podcast braucht. Genau, und das kann man sich, glaube ich, sogar noch irgendwo anschauen. Wenn ja, dann werden wir das auch irgendwie in den Shownotes dann hinzufügen. Genau, das war aber ganz cool und hat echt Spaß gemacht. Das ist, kann man so sagen, eigentlich jetzt so ein bisschen auch dein Markenthema, ne? Ja, Matthias ist aber auch großartig. Muss man mal so zugeben. Bitteschön. Ganz einfach. Ich wollte da auch kurzzeitig rein in dieses virtuelle Messe. Bin da auch so ein bisschen rumgelatscht, aber es war irgendwie alles grau. Jörg und ich, wir waren im Kinderbereich und man konnte überhaupt nichts machen. Außer in so einem komischen Wal anklicken und dann ist er irgendwie rumgeschwommen. Oder es lag an meinem Internet. Warst du da auch? Ja. Oder war ich mit Marcel da? Ich war mit Marcel da. Entschuldigung. Ja, siehst du. Aha, jetzt verwechselst du mich schon mit Marcel. Also, das ist ganz schlimm. Martha, wir müssen reden. Ja, müssen mal wieder aus unserem Homeoffice rauskommen. Definitiv. Nee, aber was ich noch sagen wollte, also es war so, ja. Du meintest ja noch, Matthias, also ich bin dann hinterher wieder raus, weil das war mir alles irgendwie zu kompliziert. Aber Matthias, du meintest ja an diesen paar Ständen, an denen man da so vorbeilatschen konnte, da konnte man auch tatsächlich auch die MitarbeiterInnen richtig ansprechen und dann startete irgendwie so ein Zoom-Call oder sowas. Ja, also die haben halt so eine virtuelle Messehalle nachgebaut, die auch aussah wie eine Messehalle. Ja, und da aber in Grau. Ja, halt so wie Messehallen halt aussehen. Ne? Ja. Und dann konnte man sich ja durchklicken und auch wirklich einzelne Stände besuchen, wo dann auch so Poster an der Wand hängen und so weiter. Und es gab halt irgendwie so einen Button, den konnte man anklicken und da konnte man direkt in einen Zoom-Call mit einem Mitarbeiter, mit einem Aussteller gehen. Jetzt mal davon abgesehen, ob man das braucht und ob, also ich bin immer kritisch, was so 3D-Visualisierung angeht. Davon abgesehen fand ich aber, dass die das innerhalb von, ich glaube, 5 Wochen gebastelt haben und irgendwie ein Line-up an Speakern organisiert haben und so, fand ich das schon echt ganz cool. Jo. Ich habe mir gerade überlegt, wie sähe denn eigentlich der Museumbackstand auf so einer virtuellen Messe aus? Voll cool. Das ist ein Käfer, den voll kann man cool, anklicken. Ne? Der sähe voll dann. Cool aus. Ja, müssen wir uns mal überlegen, ne? Einfach nur ein Shop. Aber wir brauchen echt mal Merchandise, findet ihr nicht? Ja, wir haben noch zig Milliarden Aufkleber, die müssen wir mal einen Shop aufsetzen, ne? Shopsystem. Aber das ist vielleicht eine gute Frage hier, schon mal an dieser Stelle, nach knapp 2 Jahren Museum Bug. Habt ihr Interesse an Merch da draußen? Wollt ihr irgendwie eine Museum Bug Tasse haben oder sowas? Ein Hoodie. Also, man kann sich überlegen, über Spreadshirt oder sowas was zu machen. Also, wenn ihr da Ideen habt, nur wenn gerne das jederzeit. Bio und fair ist. Entschuldigung, natürlich. Da bin ich ganz, ganz, ganz, ganz streng. Ja, nee, finde ich gut. Nicht irgendein Scheiß. Nee, kein Scheiß. Also Merch, aber kein Scheiß. Genau. Das ist eigentlich kein Scheiß-Merch. Boah, wir sind auch so richtig Meta heute, ne? Mit den Podcasts, ja, Plattformen und Museotech und boah. Naja, ich meine, es ist halt der besinnliche Museum-Bug, ne? Also genau, stimmt. Sitzen jetzt ja hier schön rum, ich zumindest in meinem Sessel, ihr wahrscheinlich auch auf ähnlich bequem. Ich habe meinen Campingstuhl. Sitzpolstern, du sitzt in deinem Campingstuhl, hast eine Angel ausgeworfen. Ne? Ich habe auch meine Campingtasse. Genau. Wenn ihr jetzt da nichts mehr zu dem ersten Teil zu sagen habt, liebe Käfer, dann kommen wir vielleicht zum zweiten Teil, nämlich habt ihr noch irgendwelche Anmerkungen zur letzten Folge? Da waren wir ja im Berghain, in dem Superclub, wo es eine schöne Ausstellung, eine Kunstausstellung zu sehen gab. Die haben wir ja besprochen, wenn ihr euch erinnert. Habt ihr da noch irgendwelche Anmerkungen? Oh, in der Zwischenzeit ist so viel passiert bei mir, ich weiß es überhaupt nicht mehr. Also ich muss immer noch sagen, ich hatte sehr viel Spaß im Berghain. Ja, ich auch. Und bin fast ein bisschen enttäuscht, dass ich, obwohl wir hier ja local in Berlin sind, ich nicht das Gefühl hatte, dass ich noch irgendwie viel Vergleichbares gesehen hätte. Was irgendwie voll schade ist eigentlich. Liegt das vielleicht daran, dass du nie deine Wohnung verlässt? Ach so, nee, das stimmt natürlich. Nee, ja, die Kunst soll zu mir kommen, sonst ist es nicht wert, dass ich sie anschaue. Ja, also, genau. Aber wenn du deine Wohnung einfach mal eine Weile nicht putzt und sowas, ist die aufgeratzt in den Berg. Ich hab hier Whisky und Wintersport, ich muss nie wieder rausgehen. Genau. Matthias hat auch schon seinen Darkroom eingerichtet. Aber deine Musikanlage, vielleicht ist das, was ich noch ergänzen wollte. Ich glaube, über die Musikanlage haben wir damals nicht gesprochen. Soll ja die beste Europa sein. Die war auch richtig geil. Die sah auch richtig geil aus. Ich dachte erst, es wäre ein Kunstwerk. Also, Anlage. Wenn man sowas mal im Haus hat. Die Lautsprecher meinst du? Weil die Lautsprecher sahen total geil aus. Fandst du nicht? Ja, klar. Ja. Voll die geilen Lautsprecher. Geile Lautsprecher. Von Bang und Olufsen. Weißt du das? Nee, jetzt müssen wir mal langsam hier zu dem Podcast kommen. Ach so, ja, stimmt. Entschuldigung, ich vernachlässige meine Moderatorenpflichten. Ja. Aber du könntest zum Beispiel auch erwähnen, wo man denn überhaupt herausfindet, welche Museum-Podcast, nämlich das, ach, ein schöner Übergang. Nämlich, der Matthias hat nämlich auf seiner, wie heißt es, bei der Tagung, bei seinem Vortrag, hat er nämlich erwähnt, dass seit dem Lockdown, seit dem ersten Lockdown im Frühjahr, auf einmal Museum-Podcasts aus der Erde gesprossen sind oder in den Äther gesprossen sind, oder keine Ahnung, wie man das nennt. Und wo weiß man denn, wo kann man sich erkundigen, was für Museum-Podcasts es alles gibt? Da hat es eben so eine ganz tolle Seite, aber die hat einen Namen. Google. Nein, das war irgendwas mit Musea Mepo irgendwas, Musea Meko. Ich konnte mir das nicht merken. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall so eine ganz gute Sammelseite, ne? Die Musameku.biz. Irgendwas. Das ist nämlich so im weitesten Sinne, sage ich mal, so ein Kulturblog. Und die haben jetzt neulich einen Post rausgebracht, wo man ganz viele, vor allen Dingen aber auch so die neueren Museumspodcasts viele aufgelistet findet. Das ist vielleicht ein Ort, an dem man irgendwie gucken kann, aber natürlich komme ich mal wieder drauf zurück, ne, wenn man einfach irgendwie im Podcatcher seiner Wahl einfach mal Museum eingibt oder ähnliches, ne, dann spuckt die ja einem auch im Regelfall auch alles irgendwie aus, was irgendwie mit Museum in den Metadaten oder im Titel so am Start ist, ne? Ist auch nochmal eine Möglichkeit. Aber ist auch so ein Allgemeinplatz. Nee, aber genau. Also Museumspodcast, aber das ist ja unser Thema heute. Aber was meint das jetzt eigentlich? Also ich meine, ich musste da nochmal so dran denken an diesen Award, für den wir auch nominiert waren, von dem wir in der letzten Folge schon erzählt hatten. Der Und Echo. Da waren ja Museumspodcasts nominiert. Nur wir waren halt auch dabei, aber wir waren halt kein Museum. Wir sind ja Martha, Jörg und Matthias. Ja, wie hieß das? Und heute sprechen wir ja über so eine ganz andere Kategorie, nämlich eben halt über Museumspodcasts, die von Museen, also von den Institutionen selber gemacht werden, ne? Oder? Genau. Aber ja, genau. Und weil es so wahnsinnig viel auf einmal gibt, haben wir uns ein paar rausgepickt. Mhm. Und sprechen eben nicht über die, die es schon ganz lange gibt. Wahrscheinlich. Oder vielleicht auch, keine Ahnung. Nee, den ganzen alten Kram braucht ihr euch nicht anhören. Ah, nee. Er hat nur die besten, jungen, frischen Podcasts. Hm. Genau. Yes. Also fang mal an, Jörg, bei welchem sollen wir zuerst reden? Ich gucke mal hier auf die schlaue Liste. Wir haben uns ja mehrere irgendwie rausgesucht. Wollen wir über den Elefanten im Museumspodcast-Laden sprechen. Meinst du denn Dino? Nämlich Süßes oder Saurier, beziehungsweise Beats and Bones, also die Produktion vom Museum für Naturkunde. Natürlich. Berlin. Yeah. Yeah. Ich glaube, das ist Martha auch die Expertin. Nee, ich bin nicht die Expertin. Ich bin nur ein großer Fan. Dino-Detektivin Martha. Nein, ich bin keine Expertin. Ich bin nur ein großer Fan. Also ihr kennt mich ja. Ich bin ja so total der Fan vom Naturkundemuseum. Also für in Berlin. Und ich habe mich total gefreut, als sie die Podcasts jetzt rausgebracht haben. Vielleicht zuerst Beats and Bones. Haben wir ja schon erwähnt. Die haben nämlich auch den Digamus Award gewonnen. Und da hatte ich ja auch schon, oder? So heißt er doch. Nee? Wie heißt er? Doch. Nee, Digasmus. Digasmus, ja. Digasmus-Award, ja. Und Award, jetzt habe ich das einmal richtig gesagt. Yeah. Und Beats and Bones ist, und auch der Kinderpodcast sozusagen, Süßes oder Saurier, ist von der Sparkasse gesponsert. Hm. Und ihr am Weltspartag, wenn ihr da hingeht und euer Sparbuch einlöst, dann genau. Gibt ihr da Zugang. Genau. Und jetzt sag mal, Matthias, das habe ich nämlich vergessen, vielleicht weißt du das noch, der wird nämlich produziert von einem Podcast-Produzenten, der auch da moderiert. Der hat auf jeden Fall auch... Weißt du schon mehr als ich? Echt? Das ist auch der Disclaimer an dieser Stelle. Wir haben nicht alle Folgen durchgehört von allem, was wir hier sprechen, aber ausreichend, um uns ein qualifiziertes Urteil bilden. Nein, also ihr müsst euch vorstellen, Beats and Bones ist wirklich, ich sage das nur deswegen so ausführlich, der ist wirklich hochprofessionell produziert und da steckt auch viel Geld drin. Das sieht man aber auch, weil die haben für jede Folge auch noch eine Grafikerin, eine wahnsinnig tolle Grafikerin engagiert, die da Grafiken zu jeder Folge auch noch und natürlich auch für den Podcast entwickelt hat. Und diese schönen Bilder sind auch noch als Werbemaßnahme in einer U-Bahn-Station, also in der, die auch vom Museum für Naturkunde in Berlin hingen, die in riesengroß an dieser U-Bahn-Station, vielleicht hängen sie immer noch, weiß nicht. Und da sieht man einfach, also man sieht und man hört einfach, dass da viel Geld, viel Arbeit, viel Gehirnschmalz und viel Liebe vor allem drinsteckt. Und das ist natürlich es ist wahnsinnig toll, aber es ist nicht das Nonplusultra im Sinne von, ihr müsst jetzt alle solche Podcasts machen, liebe Museen. Das sage ich überhaupt nicht damit. Aber nicht mit der Sparkasse. Aber es ist so von der Aufmache her schon mal echt eine große Nummer. Und ich finde auch schön, dass sie das Medium Podcast damit so benutzen und so ehren vielleicht auch. Also dass wirklich es vielleicht auch Leute gibt, die sich dann dazu auch noch dann andere Podcasts anhören, weil sie gemerkt haben, wie cool das ist, Podcasts zu hören. Aber sag mal, da, jetzt hast du gesagt, es sind die supergeilen Podcasts, also Beats and Bones. Also was genau findest du denn so cool daran? Also jetzt mal abgesehen vom Marketing. Ja, genau. Also Grafik und hast du nicht gesehen? Das finde ich aber auch ganz cool und das findet sich aber auch in der Sprache wieder. Also die finden einfach eine Sprache, mit denen sie mich total ansprechen. Es ist frisch, es ist irgendwie ansprechend. Frisch. Ja, nee, frisch. Also zum Beispiel, es geht halt voll viel um Sex. Und, ach so, ja, wie bei uns, ne? Ey, das ist voll cool. Das ist doch das, was die Leute interessiert. Sex? Natürlich, dich nicht. Es geht in einer Folge um Sex. Nein, es geht auch in einer Folge. Nein, immer wieder? Immer wieder um Sex. Nee, und dann gibt es natürlich, also es gibt einfach die Aufmacher, ist so cool. Es ist coole Musik dabei. Es ist diese ein ganz, ganz tolle, also ich finde bei Podcasts ist ganz wichtig, dass man tolle Stimmen hat. Und es gibt eine Sprecherin, die eine ganz tiefe Stimme hat und mich so ein bisschen an die Staatsanwältin vom Münsteraner Tatort erinnert. Aber muss sie nicht sein, ich weiß es nicht, ich hab's nicht nachverfolgt, wer das ist. Aber das ist schon mal die Art, wie sie spricht und die Art, wie das rübergebracht wird, ist einfach total mitreißend. Und dann gibt's halt diesen Moderator, der die Leute ausfragt aus dem Naturkundemuseum und der macht das auf eine so super coole Art und ist einfach so begeistert. Diese Begeisterung, die überträgt der Podcast total, finde ich. Mhm. Und bei Süßes oder Saurier, erstmal geiler Titel, muss man schon mal sagen, da ist es so, dass die Jule, also ein Mädchen, und Sparky auf Entdeckungsreise gehen. Und bei Sparky, ja, da habe ich so ein bisschen meine Probleme mit. Sparky ist nämlich, oder wird auch in jeder Folge vorgestellt, als das Maskottchen von der Sparkasse. Und ich finde, liebes Museum für Naturkunde Berlin, gerade bei Kindersachen es ergeht Werbung ein Aufruf. Nichts zu suchen. Nein, ich finde einfach, das geht einfach nicht. Und dann auch noch, also ich weiß nicht, also das macht mich kirre, ganz ehrlich. Das macht man einfach nicht, oder? Das ist richtig, also ich sag das jetzt mal so, das ist richtig eklig, ganz ehrlich. Ich habe das, jetzt mal ganz im Ernst, ich habe mir heute diesen Podcast angehört. Davon abgesehen, dass mir Sparky sowieso ein bisschen auf den Senkel geht. Ich finde halt einfach dieses, also der Podcast ist super lieb und super nett. Und ja, ich habe mir diese T-Rex-Folge angehört, alles cool. Aber dann, hallo, ich bin Sparky von der Sparkasse Berlin. Ja, und ich denke also, was ist los? Also, habt ihr schon ein Sparkonto eröffnet? Genau. Also, ehrlich. Gib mir euer Geld. Bausparvertrag. Also, wenn die das Sparkassenlogo, das ist ja der Witz, auf dem Logo von dem Podcast, kommt ja dieses Logo gar nicht vor. Ich finde, da könnten die das draufknubbern, wie sie wollen. Ganz groß. Der geile Sparkassen-Podcast aus dem Naturkundemuseum. Sollen die mal, aber ich finde, in der Folge es zu nennen, finde ich richtig fies. Nee, das geht echt. Ich finde es auch nicht. Ich finde es auch nicht in Ordnung. Also, ich finde einfach, das macht man nicht. In der Erwachsenenfolge vielleicht, ja. Aber auch dann muss es nicht sein. Ich habe mich ja gefragt, warum das Naturkundemuseum für den Podcast auch irgendwie die Sparkasse damit ins Boot geholt hat, ne? So generell. Also, ja, aber die Sparkasse fördert schon viel Kultur und so. Ja, natürlich, aber also weiß nicht, ich habe jetzt kein Spionagemikrofon in den Büros des Naturkundemuseums, aber soviel ich weiß, hat das Naturkundemuseum ja auch so ein paar Milliarden Euro übergeholfen bekommen. Und 600 also Millionen. Ja. Milliarden, Billionen, Trillionen. Und wieso braucht man dann noch so einen Sponsor dazu? Na, ich finde Sponsoren, ich finde Sponsoren nicht schlecht. Ich finde, man sollte mit Sponsoren nur man sollte sich die gut aussuchen, man sollte mit denen gut umgehen. Ich finde einfach wirklich, Kinderpodcast gehört keine Werbung rein. Und der ist schön gemacht. Also meine Kinder hören den total gerne und ich höre gerne mit. Und ich habe, er hat einen schönen Drive, es ist wirklich, wirklich, wirklich hörenswert. Und da ist sowas dann total blöd. Das ist einfach so, die schießen sich einfach ins Knie damit. Weil ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, die das so empfinden. Die Sparkasse, die Sparky von der Sparkasse. Das geht einfach nicht. Dann sollen sie ein Maskottchen aus dem Naturkundemuseum nehmen. Aber doch nicht von der Sparkasse. Aber Was ist denn eigentlich so Thema bei diesem Podcast vom Naturkundemuseum? Das habe ich noch. Also ich muss mir das so vorstellen, dass bei beiden Podcasts, die jeweils immer so, zum Beispiel ein Thema ist Fledermäuse. Sex. Sex sowieso. Aber nicht im Kinderpodcast. In einem Süßes oder Saurier ist zum Beispiel eine Folge, eben Dinos natürlich, dann Fledermäuse, dann irgendwie wilde Tiere in der Stadt. Und bei Beats and Bones, da gibt's so ein bisschen auch ein bisschen nachdenklichere Themen, also auch irgendwie so Insekten sterben und sowas, ne? Also da geht's schon eher. Und dann werden immer Expertinnen aus dem Naturkundemuseum interviewt. Und du musst dir das so vorstellen, dass es wirklich durchproduziert ist, richtig wie eine Feature. Ja, also dass du hast Musik, du hast diese Interviews, aber die sind auch geschnitten alles. Und dann hast du wieder die Sprecher, also und bei den Süß oder Saurier hast du dann halt so eine Art Hörspieleinlage mit Julo und Sparky. Und hast da dann immer die O-Töne heißt Originaltöne, ne, von den Interviews von den Expertinnen aus dem Naturkundemuseum. Und die auch wirklich sehr interessant reden. Also das haben sie so gut hingekriegt, dass man da nicht, wenn dann so ein, also die können, sag ich mal, wie nennt man das? Populärwissenschaftlich. Ja, genau. Ja. Also das ist jetzt nicht so nerdig oder so, dass du dann überhaupt nicht mehr mitkriegst. Und es ist auch immer ein bisschen also es sind schon auch Bezugnahme auf die Sammlung des Museums. Also man hat schon Interesse, dahin zu gehen. Also zum Beispiel bei Beats and Bones, das mit dem Sex, war total interessant. Da gab es so einen Tiefseefisch, der, das ist mir voll im Kopf geblieben, dieses Bild. Du musst dir vorstellen, der Tiefsee ist ja ganz dunkel, ne? Und dieser Tiefseefisch trifft wahrscheinlich nur einmal in seinem ganzen Leben auf ein Weibchen. Und wenn er das sieht, Brandenburg. Wenn er das trifft, dann beißt er sich an diesem Weibchen so fest und dass es nicht mehr loskommt von dem Weibchen. Und dann verschmilzt das Männchen komplett mit dem Weibchen. Das benutzt dann sozusagen, also alle lebenserhaltenden Organe von dem Männchen bilden sich zurück, weil es die Organe des Weibchens benutzt. Nur noch die Spermaproduktion, die Samenproduktion bleibt erhalten. Das ist doch krass, oder? Das ist ja total abgefahren. Und dieses Exponat ist halt im Naturkundemuseum. Ich muss das unbedingt suchen das nächste Mal. Ich will das unbedingt sehen. Und das finde ich eben auch der Sinn, also der super tolle Sinn von Podcasts für Museen. Also das kann ja noch, Matthias ist ja der Experte, warum ein Museum einen Podcast braucht. Aber aber ich finde, da hat es total geklappt, dass ich unbedingt, ich war ja schon so oft im Naturkundemuseum, aber ich will jetzt unbedingt nochmal dahin, weil ich diesen Fisch suchen will. Und das ist eben das was man erreicht. Also was man also erreichen sollte, finde ich. Ja. Also du hast gerade noch ein Thema angesprochen, was ich irgendwie so total wichtig finde, nicht nur bei Museumspodcasts, sondern generell irgendwie bei Podcasts. Ich glaube, du hast es irgendwie genannt, die Stimmen oder die also die Stimmen der Sprecherinnen und Sprecher und so. Ja. Halt so, also was ich halt wichtig bei Podcasts finde, wo die Leute halt miteinander sprechen, ist halt einfach so ein bisschen so die Chemie. Ne, dass das irgendwie, dass die Leute, die miteinander reden, dass man denen auch gerne zuhört. Ja. Und das entsteht ja oftmals dadurch, dass man irgendwie checkt, so, ja, die kennen sich oder haben sich irgendwie aufeinander eingegroovt und spielen sich so ein bisschen so die Bälle zu und so, ne? Ja, aber nicht alle Podcasts sind ja so unbeschnitten wie bei uns. Ja. Also, das stimmt. Ne? Und bei der Stimme, finde ich, war das bei dem Podcast, den wir jetzt gehört haben. Ich habe ja jetzt irgendwie in der letzten Woche oder wie lange hatten wir Zeit, haben wir ja diese 5 Podcasts oder was hintereinander gehört und da war das so extrem unterschiedlich, die Stimmen und manchmal auch richtig schlimm. Ich konnte manchmal wirklich nicht hören, weil das die Stimme. Wollen wir mal zu einem anderen Podcast kommen? Ich würde gerne noch eine Sache sagen zu Beats and Bones und also zum Sparkassenmuseums-Potpourri. und zwar zum Thema Formate, weil beim Podcast, das große Missverständnis ist ja so nach dem Motto, es gibt halt das klassische Podcast-Format, was auch immer das ist, und das wiederholt sich halt. Das ist nicht so, das werden wir auch, glaube ich, bei den anderen Podcasts sehen, die alle ein bisschen unterschiedlich aufgebaut sind. Ich finde das Schöne aber bei Beats and Bones und bei Süßes oder Saurier ist, dass die Fragen stellen, die Leute in dem Podcast. Also entweder halt ja. diese Jule und das Schwein oder halt irgendwie. Nee, da stellen die Kinder die Fragen. Ja, oder die so. Die dürfen Sprachnachrichten schicken. Das ist nämlich auch, das ist eine richtig coole Idee. Da dürfen die Kinder Sprachnachrichten schicken an eben SOS. Das ist auch eine geile Internetadresse, finde ich. SOS @ dann eben MFN Berlin oder so ist die Seite. Mhm. Und dann spielen die Original-Kinderfragen ab in dem Podcast. Ja. Das finde ich super. Ja. Das ist eine super Idee. Aber was ich raus wollte, ist, ich finde halt das cool bei so, nee, das ist eine super Anmerkung. Ich finde das halt cool bei diesem Podcast, weil die stellen quasi die Fragen für mich. Das sind die Fragen, die ich Experten nicht stellen kann. Das machen, aber das sind auch naive, einfach formulierte Fragen so. Und das finde ich halt irgendwie ganz cool. Und davon, also dadurch entsteht dann so ein Gespräch und man kann nochmal nachfragen und man denkt auch selbst, ja mit, so was würde ich jetzt fragen. Und das finde ich halt, das finde ich ist ein gutes Podcast-Format einfach. Ja. Matthias, hast du dir auch noch einen Podcast angehört? So zur Nein. Vorbereitung auf das diese Folge? Matthias macht doch nichts anderes als Podcast hören. Der hört auch nicht seiner Freundin zu, der hört nur Podcasts. Ich sage immer, ich soll alles aufnehmen. Seine Freundin hat bestimmt einen Podcast, damit er sie... Ich hab sie abonniert. Schatz, sei leise, ich höre dich nicht. genau. Genau, und vielleicht ein anderer Podcast. Können wir über Humanimal mal sprechen? Ja. Mhm. Yes. Ja, wo ist der her? Karlsruhe. Gefühlt die Hälfte aller Museumspodcasts kommt aus Karlsruhe. Nee. Karlsruhe? Ja. Das ist doch hier Badisches Landesmuseum. Ah ja. In Stuttgart. Nee, du meinst das Kunstmuseum. Nee, Basel? Was ich meine das hier? Museum of Modern Art in New York. Also Humanimals, okay. Wo kommt das her? Ich glaube, das ist das Badische Landesmuseum. Ja, das ist doch in Karlsruhe. Ja, das ist es in Karlsruhe? Weiß nicht, in Karlsruhe ist es in Baden? Ach, egal, auf jeden Fall. Natürlich. Ja, Humanimal. Wenn du nur über dein mangelndes Erdkundewissen. Dumm. Mach doch mal eine Fahrradtour dahin. Stuttgart ist ja Schwaben auch, mein Freund. Nee, aber es ist Karlsruhe. Eben, das ist ja gerade der große Unterschied. Alles, was unterhalb von Frankfurt ist, ist für mich Terra Incognita. Unterhalb. Also der Untergrund. Südlich, mein Gott. Irgendwo muss man hier oben sein. Willkommen beim Geografie-Podcast. Humanimal, ein neuer Podcast. Der Geografie-Podcast. Der Nimmel. Willkommen. Hier sprechen Sie mit Experten. Genau. Auf jeden Fall, Humanimal war nämlich eine Ausstellung und ich behaupte, sie war in Karlsruhe. Und zwar ging es um das komplizierte Verhältnis von Mensch und Tier. Und das war übrigens eine VolontärInnen-Ausstellung auch. Und dazu gibt es eben auch einen Podcast, der, soweit ich gehört habe, eben die einzelnen so Themenfelder behandelt. Ich hatte mir eine Folge nochmal angehört zum Thema Elfenbein. Habt ihr auch reingehört eigentlich? Ja, genau die Folge. Ja, aber in eine andere Folge, glaube ich. Also ich weiß es. Das war wohl sehr einprägsam, das höre ich jetzt schon raus. Nee, also Elfenbein habe ich auch gehört. Mich würde es mal interessieren, hat jede Folge eine andere Volontärin gemacht? Ja, das mit wechselnden Sprechern okay. und Sprecherinnen. Aber ja. Vielleicht kann man nochmal dazu sagen, also was Matthias ja schon meinte, also es ist eine eigentlich eine Volontären-Ausstellung, ne? Das Tier und wir. Und die haben sich halt gedacht, irgendwie zu dieser Ausstellung, also zu einer Sonderausstellung, machen wir einen Podcast und wir begrenzen den auch auf ein paar Folgen. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein Never-Ending-Story-Podcast, ne? Also ohne... Ja, so wie bei uns, sondern der ist halt, hat halt eine klare zeitliche Begrenzung. So, das ist vielleicht auch nochmal als Format irgendwie erwähnenswert. Ja, sowas gibt's halt irgendwie auch. Und, genau, und man muss sich auch, man muss auch keine Angst davor haben, ihn, also man muss nicht die Ausstellung erkennen, um ihn zu hören. Er ist sehr, also ist trotzdem funktioniert er auch ohne Exponat und ohne in der Ausstellung gewesen zu sein. Das ist nämlich auch ganz wichtig beim Museumspodcast, finde ich, dass man nicht das Gefühl hat, wenn ich da nicht drin war, also das ist nicht das Gefühl, das ist eher so ein Audioguide, sondern das ist wirklich ein Podcast, der als Folge für sich funktioniert und möglicherweise auch noch, das ist natürlich dann das Tolle, bei so einer Sonderausstellung einen anderen Blick auf die Ausstellung oder einen anderen, der Ausstellung so eine Art neue Vermittlungsebene oder sowas gibt, oder? Ja, so, findet ihr nicht das auch wichtig? Ja, ja, definitiv. Ja. Also da wird einiges vertieft, was vielleicht in der Ausstellung nicht so zur Sprache kommt. Ne? Ich finde die Kombination, finde ich gut. Also da würde ich mir auch in Zukunft von Museen tatsächlich noch mehr wünschen, eben dieses, also diese Verbindung zwischen Podcast und Ausstellung. Wichtig finde ich, ist, dass es halt nicht redundant wird. Also dass ich halt das Gleiche nochmal erzählt bekomme, sondern vielleicht nochmal einen anderen Blick, der kann ja auch ein persönlicher Blick sein von jemandem speziellen oder halt irgendwie was thematisch dazu passt, aber nicht eins zu eins die Ausstellung irgendwie abdeckt. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Und ich finde es auch sehr charmant, dass der Podcast wirklich komplett von, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen Laien gemacht wird, weil auf ihrem Gebiet, also auf ihrem kuratorischen Gebiet oder Sammlungsgebiet sind sie natürlich schon Expertinnen. Aber im Gebiet Podcast-Produktion waren sie neu wahrscheinlich. Hm. Das hat man ein bisschen gemerkt, fand ich. Also es ist... Aber nicht nur ein bisschen. Ich komme halt vom Radio. Und ich habe viel fürs Radio auch geschrieben. Jeden Text, den man fürs Hören schreibt, muss man sich vorher sehr oft vorlesen, selber vorlesen. Und dann, dass man das dann so vorträgt, als ob dass man sich das gerade einfällt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass das natürlich irgendwie gescriptet ist und so, ist keine Frage, ist auch richtig so. Aber das muss sich anhören, als wäre das irgendwie gerade durch die Gehirnwindung geschwommen. Also genau. Jetzt sind wir schon so bei der Manöverkritik. Also also mir ist es auch aufgefallen, Martha, aber ich finde das gar nicht so super schlimm. Also ich finde es auch nicht schlimm. Es ist auch bei vielen Podcasts so. Also es ist jetzt nicht nur der. Ja, definitiv. Also lass mich nochmal kurz das Rad zurückdrehen bei Humanimal. Also im Grunde genommen hört man da sozusagen in mehreren Folgen so ein bisschen so die Kulturgeschichte des Tieres, ne? In unterschiedlichen, unterschiedliche Thematiken. Also ihr habt jetzt gerade über Elfenbein gesprochen, dann geht es irgendwie um die Beziehung zwischen Tier und Mensch in der Vergangenheit, in der Geschichte und auch heute. Dann geht es um auch so Sachen wie Tierwohl und was ich mir auch angehört habe, war eine Folge über so das ganze Juristische, ne? Wie sind Tiere eigentlich so juristisch verfasst, sage ich jetzt mal. Alles super interessante Themen, aber wie gesagt, also was du jetzt, Martha, auch schon angesprochen hast, war halt so, die Kolleginnen haben sich halt Texte geschrieben und haben die so vorgelesen und das klang dann halt irgendwie so ein bisschen wie, gescriptet. Aber hey, jeder fängt mal mit so einem Podcast irgendwie an, so, ne? Und beim nächsten. Auch niemanden entmutigen. Also bitte macht weiter, weil das ist auch eine total wichtige Erfahrung. Und das ist auch wirklich. Oh, ey, wenn ihr mal meine ersten Texte lesen würdet, die ich geschrieben habe, da hat die Redakteurin auch erstmal mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nee, das kann ich aber nicht erzählen. So. Also das ist total normal. Da muss man reinwachsen. Also ich hätte noch was zu Humanimal auf jeden Fall, was mir nämlich aufgefallen ist, weil wir haben vorhin ja über Formate gesprochen und davon mal abgesehen, also ich finde die Texte, also dieser Humanimal Podcast hat eine absurd hohe Informationsdichte, finde ich. Mhm. Dafür, dass die Folgen gar nicht so lang gehen, lernt man super viel über einen Themenbereich. Ich fand halt nur, es war mir fast ein bisschen zu nah am Ausstellungstext und dann ist man, also zum Thema Format, es ist halt hier eine Person, die was erzählt über eine verhältnismäßig lange Zeit dann. Und was ich vorhin meinte mit dem Thema Fragen stellen, das fehlt mir halt hier so ein bisschen. Es ist halt jemand, der erzählt mir super viel über ein Thema, Aber ich habe halt nicht dieses, dass jemand von außen kommt und eine Frage stellt dazu. Also was einen vielleicht wirklich interessiert. Und das, finde ich, ist halt zum Beispiel eine Stärke von Podcasts, was sie zum Beispiel bei Beats and Bones einfach richtig machen, dass jemand dem Experten hier eine Frage stellt und man und so ein kleines Zwiegespräch zumindest entsteht. Das fehlt ja mir da so ein bisschen. Das stimmt. Wobei, ne, wiederum gesagt, ne, Beats and Bones ist halt einfach die professionelle Medienproduktion. Und Humanimal ist halt einfach irgendwie ein Selfmade-Podcast, ne? Und total. Mit seinen ganzen Vorzügen, die so ein Selfmade-Podcast eben halt auch hat. Und ja, sehr sympathisch. Ja. Auch. Wie gesagt, ich finde nur, man sollte sich halt, also wenn man sich hinsetzt als Museum und überlegt, was mache ich für einen Podcast, überlegt man sich oder sollte man sich auch überlegen, welches Format nutze ich am besten, um mein Thema zu vermitteln. Das funktioniert hier auf jeden Fall, aber also jetzt aus meiner persönlichen, vielleicht auch Hörvorliebe raus, hätte ich gesagt, setzt euch doch zu zweit hin und einer liest sich halt ein, ist der Experte für das Thema und jemand anderes stellt die Fragen dazu. Fände ich, glaube ich, spannender zu hören, aber das ist nur vielleicht auch meine persönliche Einschätzung. Ja, klar. Natürlich ist das eine persönliche Einschätzung, Alter. So ein bisschen so ein Hybrid daraus ist ja, war ja der Podcast vom Kunstmuseum Basel, Rembrandt Habibi, fand ich. Yes. Weil da war das wirklich so, da gab es auch eine Moderatorin, die gleichzeitig Produzentin und alles Mögliche von dem Podcast war. Das ist so ein bisschen vergleichbar zum Naturkundemuseum, ne? Da gibt es jemanden, der beauftragt wird, einen Podcast fürs Museum zu produzieren. Und das war die Amina Aziz. Genau. Und die, da hat man echt gemerkt, die hat halt auch, das ist auch ein Profi. Also die Journalistin, ja. Journalistin, und die hört man auch, dass die das so spricht. Es ist geskriptet gewesen, auf jeden Fall, aber die kann das einfach sprechen. Aber da war auch eine O-Tune dabei. Ja, also keine Ahnung, die ersten Sekunden, da war ich schon direkt, bin ich schon direkt eingefangen worden von ihr. Ja, eine tolle Art einfach. Ich bin auch ein bisschen verliebt, muss ich sagen, glaube ich. Ne? Das war, also, Amina, wir lieben dich, wenn du das hörst. Oh mein Gott, wenn sie uns wirklich hören würde, ja, das wäre schon eine große Ehre. Nee, aber ja, den Kontakt stellt jetzt mal Matthias her über Twitter, ne? Jawohl. Nee, aber das ist tatsächlich, also den Podcast, den haben wir ja auch alle hier von dieser Liste von Musameko so ein bisschen runtergeklappt. Das hört sich an, Musameko hört sich irgendwie komisch an. Ja. So wie Abracadabra. Ja. Wie dem auch sei, ich fand wirklich, das ist wirklich eine echte Entdeckung für mich. Voll. Also davon abgesehen, dass ich die Kollegin Aziz noch nicht kannte, bin ich, also ich finde halt, das Thema ist super, es ist gut aufgearbeitet, es ist echt geil. Was denn im Endeffekt, das Thema ist Rembrandt. So. Und anscheinend gab es irgendwie eine große, fette. Ey, sag mal, Rembrandt ist einer der größten Banause. Der größten Banausen der Kunstgeschichte. Nein, der Jörg ist der größte Banause. Nee, aber das ist ja zum Beispiel auch was, mit dem sie direkt in der ersten Folge irgendwie so spielt, ne? So, Kunstmuseen, Rembrandt, Gähn und so, ne? Aber geil ist doch, Grüezi Malaikum, oder? Ja. Das ist doch cool. So schön. Aber das erzähl nochmal kurz, worum es eigentlich geht, genau. Also es hätte eine Ausstellung gegeben, Groß Rembrandt und seine Darstellung des Orients. Und das wäre natürlich eine fette Blockbuster-Ausstellung geworden. Rembrandt ist ja sonst immer der Meister des Lichts und sowas. Also eigentlich super beliebt und das ist natürlich alles ein bisschen weggefallen. Nichtsdestotrotz gab es eben jetzt eine, ich glaube, wie viele Teile sind das? 4 oder 5, viel mehr ist das nicht. Eine kleine Podcast-Reihe eben unter dem Titel Rembrandt Habibi, in der eben halt hier Gespräche auch geführt werden mit allen möglichen Leuten zum Thema Rembrandt, aber es ist halt nicht so, lauter Kunsthistoriker erzählen was über Rembrandt, sondern immer Themen. Also es geht viel um so Orientalismus, es geht um, wie Museen in Zukunft mit solchen Themen umgehen sollen, es geht um Zurück oder Wiederzurückgabe von Kunstobjekten aus Kolonialismus Hintergründen. Also super spannende Themen und mit klarer Haltung eben hier von Amina Aziz und gleichzeitig aber, finde ich, zeigt auch das Museum da mal ein bisschen Rückgrat, weil sie einfach machen lassen. Also das Kunstmuseum Basel, super gut. Also was mich total geflasht hat, das habe ich nämlich noch heute Mittag gehört, die Folge, Da ging es ums Verkleiden und so. Und Rembrandt hat ja viele, viele Auftragsporträts gehabt von meistens reichen Leuten, die sich dann irgendwie orientalisch verkleidet dargestellt werden wollten, ne? Und bei dieser ganzen, bei allen möglichen Diskussionen heutzutage sagt man ja, man muss das alles nicht so kritisch sehen, man muss das Kunstwerk in seinem historischen Kontext betrachten und so. Und dann hat sie mal ganz klar gesagt, ja, aber der historische Kontext war ja auch nicht unkritisch. Und das fand ich so klar. Also ich glaube nicht, dass das sie gesagt hat, vielleicht das sogar eine andere, das hat, glaube ich, eine andere Frau gesagt, die hat gesagt, dass in der Kunst, ich habe ja Kunstgeschichte studiert, und da hat sie recht, in der Kunstgeschichte wird immer beigebracht, ja, betrachtet es in einem historischen Kontext. Und man sollte aber mal, wenn man den historischen Kontext betrachtet, den historischen Kontext kritisch betrachten. Ja. Also man wird, es wird immer so verharmlost praktisch schon. Ja, also früher gab es mal Sklaven, da kann man ja nichts machen. Aber das war auch früher, ne, also das ist, man muss ja auch den historischen Kontext irgendwie in einen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, auch aus der Perspektive der kolonialisierten Welten. Also das genau. Ist eben das, was ich so, da war ich echt geflasht von. Da hab ich und das macht, so, sie wow. Auch, das macht sie auch direkt irgendwie, ich glaube in der ersten Folge sogar irgendwie auch schon klar, ne? Also so dieses, der Kontext ist ja dann das sogenannte goldene Zeitalter der Niederlande. Mhm. Also 17. Jahrhundert, wo die Niederlande einfach alles in Bausch und Bogen kolonialisieren, was nicht bei drei direkt auf dem Baum ist, sozusagen. ja, macht auch da schon direkt klar, das ist halt einfach irgendwie, das ist halt einfach eine Sichtweise beziehungsweise eine Begrifflichkeit, goldenes Zeitalter, was einfach diese komplette Unrechtsgeschichte des Kolonialismus, des Niederländischen, total außer Acht. Mm, ne? Ja. Also, genau. Da schließt sich aber auch der Kreis wieder direkt, wo wir am Anfang mal dieses Podcasts auch waren, beim Humboldt-Forum. Also, ja, während die Niederländer anfangen, in den ganzen Museen den Begriff goldenes Zeitalter zu streichen, einfach 17. Jahrhundert zu schreiben, setzt man sich hier in Berlin halt das Humboldt-Forum hin und sagt dann, ja, aber es sieht doch schön aus. Ja, so, mei. Das ist, ja. Also das ist schon, ich finde das, also gerade dieser Kontrast zwischen wirklich so einem aufgeklärten Umgang mit dem Thema, wie er hier bei Rembrandt Habibi irgendwie ist, und dann gleichzeitig dieses doch sehr biedere, was man dann teilweise hier noch pflegt, finde ich schon wirklich sehr spannend. Hm. That's true. Jetzt haben wir mal so drei neue Podcasts. Ich habe noch einen Lieblingspodcast mal irgendwie besprochen. Ich habe einen neuen Lieblingspodcast. Wollen wir noch einen hinterher schieben? Ja, weil bitte. Wir können ja nicht alle besprechen. Nee, aber ne? Sonst bitte noch, bitte. Ja, schieß los. Mixtape. Es ist doch die Weihnachtsfolge. Genau. Wir sind ganz entspannt. Ja, ich wünsche mir Mixtape. Was? Ich wünsche mir Mixtape. Mixtape, ja, da kann ich gar nicht so sagen, das habe ich mir gar nicht angehört. Vom Städelmuseum. Das ist dein Podcast. Ja, gibt's sorry, doch wieso nicht, denn? Gibt's denn schon? Natürlich, habt ihr den nicht gehört? Ich habe nur den Trailer gehört. Ach komm. Den habe ich mir jetzt nicht angehört. Ach komm. Aber, nee, komm, erzähl mal, warum ist das denn meiner? Das wirst du dann auch sehen. Also ihr müsst... Ja, da hast du mich schon auf die Folter gespannt. Na, ich bin total froh, dass es den gibt, und ich bin so gespannt auf neue Folgen. Also es sind bis jetzt, glaube ich, drei Folgen raus. Also ihr müsst euch vorstellen, das Städelmuseum in Frankfurt, das hat... einen krassen Podcast-Erfolg gelandet mit Finding von Gogh. Matthias, willst du was dazu sagen? Kann ich gern machen. Es gab die Ausstellung, große Riesenausstellung noch vor Corona, Making Van Gogh. Und Van Gogh ist ja wie Rembrandt eben auch so ein Klassiker der Kunstgeschichte. Und dazu gab es eben noch einen passenden, auch von einem Journalisten, sehr, sehr schick und super cool produzierten Podcast, Finding Van Gogh, der so angelegt war wie so ein Crime, True Crime Podcast. Es ging um ein verloren gegangenes Gemälde, das Bildnis des Miss Dr. Haché, nee, wie heißt der, keine Ahnung, Haché, genau, und auf jeden Fall, in Frankfurt ist nur noch der Rahmen, und der Journalist hat sich eben auf die Suche gemacht nach dem verlorenen Gemälde, und es ist super, davon abgesehen, dass der Podcast Wahnsinn ist, ist natürlich das Thema auch einfach super spannend, ja. Ja, und jetzt hat der Städel einen zweiten Podcast rausgebracht, Mixtape heißt der, Und der ist ganz anders und ich finde ihn total toll. Es ist so charmant, der seit, also es ist eine Co-Produktion mit Byte FM. Byte FM ist wohl ein freies Webradio, die Musik ohne Werbung eben spielen. Und der Moderator, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Das verlinken wir. Naja, der, auch sehr sympathische Stimme. der hat seit anderthalb Jahren auf Byte FM eben im Grunde dieses Format, was jetzt als Podcast rauskommt. Und er hat anscheinend auch schon so eine Fanbase davon. Und das Format ist so, er nimmt sich ein Kunstwerk aus dem Städel und sucht zu diesem Kunstwerk Musikstücke raus und bespricht dann nicht nur das Kunstwerk über diese Musik, sondern auch eben ein bisschen über die Musik, die er spielt. Also es ist im Grunde so eine Dreiviertelstunde lang coole Musikradiosendung, also ich sag mal Radio, coole Musiksendung. Also es ist nicht nur ein Stück, sondern es sind mehrere Stücke. Nein, ja, genau, es ist eine richtige Musiksendung. Okay. Und es ist der Hammer. Und das Städel hat ja, hier Stichwort Digitalisierung, die ganzen Kunstwerke, die in richtig guter Qualität digitalisiert. Das heißt, der Moderator gibt auch immer ganz am Anfang gleich ein Stichwort, das man eingeben kann in deren Archiv. Und dann kann man sich das Kunstwerk anschauen, über das er eben redet. Aber witzigerweise, ich hatte das nämlich nachts, als ich nicht schlafen konnte, angefangen zu hören. Und da habe ich das dann nicht gemacht. Und ich hatte das Kunstwerk einfach vor Augen. Er beschreibt es ein bisschen, aber einfach durch die Musik, die er aussucht, konnte man so gut das Kunstwerk sehen. Und das ist grandios. Und die Musik, müsst ihr euch vorstellen, ist, also ich würde mich wundern, aber was hört man da so? Jörg, ja eben, Jörg, du bist ja so ein Musikliebhaber und du kennst ja die abgefahrensten Sachen, ne? Ja, wer ist kein Musikliebhaber? Aber, aber ich möchte mal gerne wissen, ob du die Stücke kennst, die der raussucht. Weil das ist alles so das kennt man, also ich kannte nichts davon und so. Ja, ich kenne das natürlich. Ich kenne ja eigentlich quasi jede Musik. Aber zum Beispiel war ein Song von den Beach Boys und ich kenne viel von den Beach Boys, den kannte ich überhaupt nicht. Und der war zum Beispiel bei einem Gemälde von, warte mal, ich habe jetzt schon drei Gemälde gehört, deswegen weiß ich jetzt gerade gar nicht, welches das war. Ich guck mal gerade. Van Gogh war ja ein großer Beach Boys Fan. Echt? Quatsch. Quietsch Boys. Auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, der hat also sowas wie Jazz und auch die Musik aus der Zeit, wo das Gemälde entstanden ist. Elektropop. Also so wirklich so super eklektisch. Ne? Arnold Böcklin, Villa am Meer. So ein super dramatisches Bild. Ja. Und aus dem Ende 19. Jahrhundert und dann kommt dann Beach Boys und du denkst so, ey, Beach Boys? Aber es ist ein Song, den kennst du überhaupt nicht, der ist total wie dieses Bild. Also ich habe mir dann danach das Bild angeguckt und dachte, ja, das passt total. Und, cool, und es, das hört sich super an. Und er, also das Tolle ist wirklich, dass er dann immer wieder auch dieses eine Gemälde in die Zeit und auch von der Künstler oder Künstlerin eben, die den auch noch vorstellt. Also man hat so einen ganz engen Blick, weil man ja nur ein Gemälde sich anschaut oder anhört. Mhm. Aber das macht eine Riesenwelt auf damit. Mhm. Und es ist großartig, wirklich. Okay, ich nehme mein Leuchtkästchen zur Hand und abonniere mir diesen Podcast. Danke. Wenn wir schon aber dabei sind, hier eine Aufteilung zu machen, wir werden jetzt nicht mehr über alles sprechen, aber so einen kurzen weihnachtlichen Shoutout noch an zwei andere Podcasts, die ihr euch trotzdem auch anhören könnt, weil ich finde, das ist einfach, die sind es wert, gehört zu werden, gerade von Museen für Museen. Das eine, wir hatten ihn auch auf der Liste, ist der Volo Mupo. Habt ihr da mal reingehört, Kinder? Nein. Nicht, Musameko, Molo Mupo von Manet. Ich glaube, ich hatte mal kurz in die Nullnummer oder in die erste Folge mal kurz reingehört. Aber wir gab keinen Eindruck. Wir sind Jö Mama. Was? Ja. Oder Majöma. Ja. Oder gut. Mama. Wie dem auch sei. Wir sind der Museum-Bug-Podcast. Genau, wie dem auch sei. Hört euch mal diesen, den Volo Mupo an, davon abgesehen, dass er einen Kuh. Das. Oh Gott. Martha dreht durch in ihrer Wohnung alleine. Mann, ey. In ihrer Hallbude. Auf jeden Fall, es ist nämlich ein Podcast, der einen coolen Stör auf dem Logo hat, glaube ich. Davon abgesehen geht es thematisch, also Volo Mupo steht für Volontärinnen, Museum und Podcast. Denn darum geht das, und zwar sind es die Volontärinnen der Stiftung hier Post und Telekommunikation, die in den Museen für Kommunikation deutschlandweit verteilt unsere sitzen. Unsere alten Freunde. Boteco. Gestimmt. Und genau, und die laden sich teilweise auch noch Volontärinnen aus anderen Museen ein und die sprechen einfach mal, also generell über Museum, aber auch über das Arbeiten als Volontärin im Museum, was man da so macht, das eigene Projekt, wie man da vorgeht, und das, der Podcast selbst ist eben auch so ein entsprechendes Projekt. Das finde ich sehr, sehr cool. Also gerade wenn man sich überlegt, so ist so ein Volontariat was für mich oder wie sind eigentlich die Bedingungen von Volontärinnen in Museen, finde ich das echt ganz cool. Ja. Und ein zweiter Podcast, den ich noch kurz erwähnen wollte, auch wieder aus Karlsruhe, ist der Podcast Kaffee mit Kolleginnen von der lieben Leila. Schöne Grüße an dieser Stelle. Auch aus dem Badischen Landesmuseum. Und da ist es nämlich auch so, dass sie auch als Volontärin angefangen hat dort im Haus. Und dann war halt Lockdown und gar nichts ging mehr. Und sie hat gesagt, ich kenne aber die Leute im Haus gar nicht. Und dann hat sie angefangen, so eine kleine Interviewreihe zu machen, in der sie einmal durchs Haus geht und die Leute erklären, was sie eigentlich so machen im Haus, was ihre Jobs sind. Also wenn man mal so lernen will, aus was für Abteilungen so ein Museum eigentlich besteht und was da genau passiert, das ist ein super Podcast. Bei dem frage ich mich immer so ein bisschen, ne? Also klar, der strahlt halt nach außen, den können sich alle anderen anhören. Aber da würde mich mal interessieren, wie viele Leute aus dem Museum selbst haben sie sich den auch angehört, ne? So sozusagen als so interner Betriebspodcast oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass sie da auch In Bepo. In Bepo, der interne Betriebspodcast. Finde ich eigentlich ganz gut. Also ich finde das sowieso eine wichtige Frage. Wir haben über Zielgruppen von Podcasts haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber generell, ich glaube, Jörg, du hast das mal gesagt und das hat sich mir irgendwie eingebrannt, dass man so einen Podcast natürlich auch so als internes Mittel nehmen kann, auch um sich mal als Museum generell an das Thema digitales Publizieren und überhaupt Digitalisierung so ein bisschen ranzutasten. Und das finde ich ist wirklich ein guter Ansatz bei so einem Podcast. That's true. So Leute, jetzt haben wir über so ein paar Highlights der letzten Podcasts-Entwicklungen im Bereich Museumspodcast gesprochen. Jetzt müssten wir eigentlich immer ein Fazit ziehen, ne? Aber es wird jetzt schwierig, weil wir haben über zigtausend Podcasts gesprochen und da jetzt über jeden einzelnen Fazit ziehen wäre eigentlich Quatsch. Podcasts sind toll. Das ist vielleicht einfach die Zusammenfassung aus dieser ganzen Folge. Im Endeffekt hat noch eine kritische Anmerkung, ja. Matthias? Nee, ich wollte nur sagen, im Endeffekt braucht ihr aber den ganz anderen Quatsch nicht zu abonnieren. Es reicht euch, reicht vollkommen, wenn ihr Museum Bug abonniert und wir sagen euch dann was Gutes. Ja, genau. Genau, Matthias, du hast es am, kommen wir mal wieder jetzt ein bisschen zum persönlichen Teil. Ja, wir können ja auch noch Werbung machen. Also ich habe ja nichts gegen Werbung im Podcast. Und zwar für die Volksbank. Wenn ihr in einem Museum arbeitet und einen Podcast machen wollt, dann könnt ihr auch gerne im September, also wenn ihr dann noch so lange Zeit habt, einen Workshop machen mit Experten, ausgewiesenen Expertinnen und Experten. Der Museums-Podcast-Szene. Genau. Mit Jö, Ma. Also mit uns. Mit uns. Und zwar in Wolfenbüttel. In der Bundesakademie für kulturelle Bildung. Oder Weiterbildung. Man weiß immer nie, wie die heißen. Ja, da habe ich ja so ein bisschen Angst vor, ne? Wir müssen noch so viel vorbereiten. Es wird ja eine dreitägige Veranstaltung und wir müssen da echt einiges an Feuerwerk abbrennen. Also eigentlich ein Festival, wenn man es genau nimmt. Es wird ein Festival und Ich stelle mir das, hatte ich vielleicht auch schon mal gesagt, ich stelle mir das ja so ein bisschen vor wie so eine Jugendherberge, ne? Dass man dann schön so tagsüber den das Seminar macht und dann danach abends so am Lagerfeuer sitzt und Martha Stopp, spielt und ein bisschen so auf der Ukulele so. Und ja, trinken dazu Bier. So einen kleinen Beifußtee. Kinderpunsch. Nee, Hagebutte gibt's ja immer in der Jugendherberge. Ja, genau. Hagebutte und Servelatwurst. Ja. Ja, genau. Aber ja, das ist im September. Weiß es gar nicht mehr, wann genau. Aber ey, Leute, wir müssen uns unbedingt noch treffen, ne, und das mal vorbereiten, weil Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, jetzt habe ich den Faden verloren. Schluss mit lustig. Jetzt Schluss mit lustig, ja, jetzt haben wir mal genug gequatscht. Schlummilu. Jetzt ist Weihnachten angesagt. Jahresendzeit. Was? Schlummi? Schlummilu. Martha hat so voll die Abkürzungsphase gerade. Ey, ist doch wahr. Ja. Genau. Matthias, jetzt habe ich den Fall wieder gefunden. Du hast gerade ganz am Anfang gesagt, der Museumbug wird ja bald 2 Jahre alt, ne? Ja. Mhm. Das ist unglaublich, ne? Vor 2 Jahren, in 2 Monaten quasi, sind wir 2 Jahre alt. Also im Februar haben wir, glaube ich, angefangen mit dem Scheiß. Und ich erinnere euch beiden nochmal daran. Ich habe euch ja eingeladen, dass wir hier mal eine kleine Runde drehen. So denn der Lockdown das irgendwie trotzdem möglich macht. Und vielleicht müssen wir uns auch noch ein bisschen was zu überlegen zu diesem Jubiläum. Ne? Eine Sekunde hier, ich habe gerade ein bisschen Soundtechnik. Eine Sekunde. Soundtechnik. Ach, die Soundtechnik. Man hört richtig, dass Matthias in seiner Prenzlauer Bergbutze da den knarzenden Türen, den knarzenden Dielen. Ja. Der ist jetzt einfach aus dem Raum gegangen. Ja. Er geht wahrscheinlich gerade auf Toilette. Soundtechnik. Ne? Wink, wink, nudge, nudge. Wir haben schon so lange gelabert, wir müssen jetzt mal aufhören. Ja. Bleibt der denn? Quatsch, ist Weihnachten, Mann. Ist Weihnachten, okay. Damit können wir auch ruhig mal überziehen. Ne? Das hat, mein Wein ist auch alle. Ich habe während der letzten Dreiviertelstunde 2 Flaschen getrunken. Ja, wo ist denn der jetzt hingegangen? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Ja, aber vielleicht können wir das ja einfach irgendwie drin lassen. Ne? Wir schneiden ja eigentlich nichts raus. Ja, jetzt kommt er wieder. Ja, jetzt kommt er wieder. Sehr gut. Der holt wahrscheinlich jetzt die Geschenke. Wir können eine kleine Sparkassenwerbung zwischendurch schalten. Wieder da. Irgendwie hing's gerade. Ja, hing. So. Ich will's nicht wissen. So. Oh Gott. Wo waren wir? Achso, Jubiläum. Wir waren am Tschüss sagen, oder? Ja, wir waren eigentlich am Tschüss sagen. Also es gibt ein Jubiläum, Leute, und das werden wir irgendwie feiern und irgendwie muss ich das auch niederschlagen in irgendwie einer Folge für unsere Hörerinnen und Hörer. Ne? Also 2 Jahre Museum Back. Mein Gott, das ist wirklich was man irgendwie feiern muss. Vielleicht machen wir eine lange Nacht, eine lange Käfernacht oder so, wo wir uns irgendwie, weiß ich nicht, 8 Stunden lang berauschen und einfach free-floating über Museum und alles, was damit zusammenhängt, diskutieren. Ja, oder wir können ja die Museen von außen, wir können ja mal Museumsarchitektur besprechen und dann die Museen von außen so abklappen. Wir können auch mal über, wir hatten so viele Themen, wisst ihr noch, Museumstoiletten wollten wir auch. Ja, da kommen wir ja nicht rein, wenn die zu haben. Ja. Wir können auch einsteigen in so ein Museum. Ja. So wie früher ins Freibad. Ich kann die Goldmünze zurückbringen. Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Wir können sie endlich mal zurückgeben, Matthias. Ja. Hast du sie noch? Die steht bei Matthias so angelehnt an die Wand. Genau. Als Nachttisch benutze ich die. Ja. Neben seiner PlayStation 5, wo er immer auf den digitalen Museumstagungen unterwegs ist. Richtig. Mit der PlayStation. Ja. Aber das ist vielleicht auch ein guter Moment, zu sagen, wenn ihr coole Ideen habt, was wir machen sollen zum Jubiläum, dann könnt ihr uns das nämlich auch schreiben. Zum Beispiel auf museumbug.net oder natürlich auf Twitter. Da sind wir als Museum Bugcast. Und wie immer an dieser Stelle auch zu erwähnen, weil es ja Weihnachten und da macht man sehr viel Zeit auch, wo man auch sich was schenkt und was Gutes tut. Und der einfachste Weg, uns was Gutes zu tun, ist, uns eine lauschige, schöne Bewertung dazulassen bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Im Zweifelsfall ist das Apple Podcasts. Und da könnt ihr uns einfach mal fünf schöne weihnachtliche Sternchen hinterlassen und schreiben, dass wir ganz knuffig sind. Da freuen wir uns. Das stimmt. Das sind wir ganz knuffig, ne? Ja gut, dann haben wir jetzt so einiges diskutiert. Wie sieht es bei euch aus? Ist jetzt noch ein paar Tage bis hier zu dem ganzen Jahresendzeitgedöns. Habt ihr schon Urlaub? Ja, ne? Habt ihr schon? Ich muss morgen nochmal arbeiten. Ich muss morgen auch nochmal arbeiten. Ich darf morgen arbeiten. Boah, ich komme auch noch kurz vorbei. Ich darf sogar richtig ins Museum. Ja, boah, mach dir auch nochmal rein. Ich wink dann mal kurz ins Büro rein, ne? Nee, ich bin nicht im Büro. Ah, du bist nicht im Büro? Nee, ich bin ja im Museum. Ah, okay. Klar, verstehe. Ja, ich mache ganz tolle Dinge. Das ist so gut. Na, so gut, wichtige Informationen für unsere Hörer. Ja. Naja. Man will ja auch mal ein bisschen was über sich selber erzählen, ne? Wie man sich so im Museum immer trifft und so. Nein, aber Nein, aber genau, also liebe Leute, habt eine schöne Jahresendzeit. Kommt gut ins neue Jahr. Kommt gut ins neue Jahr. Wir steigen jetzt nicht ein auf dieses ganze 2020 war so scheiße, 2021 wird total super. Nee. Habt einfach eine gute Zeit, erholt euch gut und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und der Museum Bug bleibt euch auch im nächsten Jahr definitiv erhalten. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal Tschüss, würde ich sagen, ne? Das war's. Das war's. Tschüss. Ciao.